Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 376, Google und das Jein sagen. Wäre das jetzt ein Politik-Netcast, dann würde die Folge wahrscheinlich heißen The Day After, aber glücklicherweise ist es keine. Politik-Show. Und stattdessen gibt es etwas, weiß nicht, ob das noch genauso schlimm ist oder noch schlimmer oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, was Google wieder mal hier geleistet hat oder wie ich mich geärgert hatte über Google, das ist schon ziemlich interessant. Ich komme ja gar nicht mehr aus den Google-Rants raus in den letzten Wochen. Es tut mir auch wirklich furchtbar leid, aber ich denke, es gibt hier eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Das gibt es unter anderem in den Themen, aber auch ein paar erfreuliche Sachen, ja. Ist ja nicht alles schlecht. Ja. Die News fallen vielleicht etwas kurz aus diesmal. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich einfach nicht so viel vernünftige Themen finden konnte, die in den News auch wirklich interessant sind. Weiß nicht, vielleicht hat es auch daran gelegen, weil ich eben so abgelenkt war. Community ist sehr verhalten, aber immerhin haben wir was. Und dann natürlich wieder die App der Woche. Aber ich komme gleich mal zum Thema. Google und das Jein sagen heißt ja der Titel dieser Folge. Und das hängt damit zusammen, dass der letzte Google-HTC-Deal, ja, eigentlich symptomatisch ist, beschreibend ist für das momentane Verhalten von Google. So, ja, nein, nicht halb, nicht ganz. Also, es ist, ein Hin und Her. Ich weiß gar nicht, was los ist mit Google in der letzten Zeit. Was ist passiert? Es gab Anfang der Woche Spekulationen über einen Deal mit HTC, dass Google, das hatte ich auch schon letzte Woche im Uncast gesagt, dass Google eventuell HTC kauft, so wie es Motorola gekauft hat. Ja, und also Google hat was gemacht, aber so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ist so, wie das momentan eben so abläuft, ja, mit allen möglichen Produkten. Man macht etwas, aber man macht es nicht so richtig, ja, nur so halb, ja. Egal, ob das jetzt Hangouts, Allo, ja, so einen neuen Messenger, ja, aber so ganz neuer Messenger oder der neue Messenger ist es ja nicht. Ne? Es gibt ja schon noch das Hangouts und bla bla. Also sowas in der Richtung, man kann sich nicht entscheiden. Schon vor einiger Zeit haben sie das ja auch gemacht mit Gmail und Inbox. Ja, also da gibt es jetzt Inbox und es gibt Gmail. Und so, man traut sich so nichts mehr. Ja, die Revolution ist erloschen bei Google sozusagen. Und hier sieht es so aus, dass man sich auch das nicht richtig getraut hätte. Was hat man gemacht? Statt die Firma HTC zu kaufen, hat man jetzt ein Entwicklerteam, das offenbar auch dafür verantwortlich war, für das erste Pixel. Ja, und möglicherweise auch das zweite normale Pixel, klein, ja. Dieses Team wurde jetzt von HTC sozusagen gekauft. Was da noch mit zusammenhängt, wird jetzt einfach nur von diesen Leuten, von diesen Experten gesprochen. Weiß ich nicht im Einzelnen. Allerdings ist da noch ein Paket, ein ganzes Paket dabei an sogenannten geistigem Eigentum, ja, dieser Vergewaltigungsbegriff, ja, kurz umrissen, also es geht da um Patente und Rechte, etwas zu machen, ja, und das hat eben Google da mitgekauft, was auch logischerweise nötig ist, wenn das Team eben weiterentwickelt, so wie sie das bei HTC gemacht haben. Da wäre ja eine Fülle von Patenten und Geheimnissen davon betroffen, und eben deswegen hat Google das mitgekauft. 1,1 Milliarden US-Dollar sind dafür geflossen, ja. Aber HTC bleibt als eigenständige Firma bestehen mit sozusagen den Resten. Ja. Also, wenn das Top-Entwicklerteam, Hardware-Entwicklerteam weg ist bei Google in der Hardware-Abteilung, und zwar richtig übernommen, also nicht nur ausgeliehen, sondern die arbeiten jetzt nicht mehr bei HTC, ja, dann muss ich mich natürlich schon fragen, was bleibt dann eben noch bei HTC übrig? Ja. Und da muss ich sagen, würde ich mir mal Gedanken machen. Also HTC wird es geben weiterhin, aber es wird nicht mehr die gleiche Firma sein, weil die besten Entwickler weg sind. Die sind bei Google jetzt. Google will damit seine eigene Hardware-Abteilung massiv forcieren, um dann eben die neuen Geräte, die jetzt nach dem Pixel 2 eben folgen, auch noch eigenständiger, noch unabhängiger von anderen Firmen zu entwickeln. Gut so, ne? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn die einfach HTC komplett übernommen hätten. Ja, auch wenn es schief gelaufen wäre, dann vielleicht wie Motorola wieder weiter veräußert, aber der Deal von Google damals mit Motorola war gar nicht so schlecht, weil sie halt die ganzen Patente und so weiter behalten haben, ja. Auch wenn Lenovo dann die Firma an sich übernommen hat, ja, so hatte Google doch ein ziemlich Profit davon gemacht, ja, durch diese Sachen. Gut, man hat jetzt hier auch Patente übernommen, von daher könnte man auch sagen, das war ein gelungener Schachzug, aber ich denke, ich finde, das ist eher ein wollen, aber nicht können oder nicht entschlossen vorgehen und HTC eben aus der Patsche helfen. HTC hat ja schon nach Käufern gerufen, sie wollten gekauft werden, unbedingt, denn HTC geht es schlecht, sehr schlecht sogar. Und man hatte große Finanzspritzen nötig. Die 1,1 Milliarden Dollar helfen natürlich jetzt erstmal schon sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, was jetzt übrig bleibt, ist eigentlich Ungewissheit. Eben, was kann den HTC jetzt noch auf die Beine stellen, hardwaremäßig? Die Geräte, die geplant sind, das heißt für die nächsten 1 bis 2 Jahre dürfte die Hardware da schon geplant sein. So einfach geht es nicht. Man macht nicht einfach von heute auf morgen ein neues Smartphone. Das heißt, das wird man erst in 1 bis 2 Jahren merken, dass zum Beispiel jetzt eben bei HTC was fehlt und bei Google was dazugekommen ist. Ja. Und dann darf man vielleicht mal gespannt sein, was da passiert. Ich finde es halt, wie gesagt, schade. Das hätte Google vielleicht gut gestanden, wenn sie einfach HTC komplett übernommen hätten und dann auch behalten hätten und eben als eigener Hardwarehersteller aufgetreten wären. Und zwar so, dass es eben nicht immer heißt, obwohl die ganze Hardware von Google designt wurde und so weiter, ja, dass es heißt, das Telefon wird gebaut von HTC oder von LG oder so Mumpitz halt. Ja. Naja. Gut, damit lass es mal bewenden. Also ich finde, das ist eigentlich schon eine Bombenmeldung, ja, absolut. Nur, dass sie eben dadurch relativiert wird, dass es eben kein echter Kauf ist, ein Teilkauf. Ja, weiß nicht, wie man das sagen soll. Eigentlich ist es nix und ziemlich viel. Lächerlich. Ja, so. Nun gut, was schon bekannt ist, und jetzt kommen wir vielleicht zu ein paar erfreulicheren Geschichten, was am 4. Oktober alles kommen soll. Also wenn ihr euch die Spannung nicht nehmen lassen wollt, dann überspringt jetzt mal vielleicht 10 Minuten oder sowas. Ja? Denn ich sag euch jetzt, was am 4. Oktober vorgestellt wird. Und zwar kommt da ein interessant, ja, ich fange mal vorne an, von dem, was ihr eigentlich schon wisst. Pixel 2 wird kommen, ja, kleines Pixel von HTC produziert. Ich muss es halt dazu sagen, ja, weil es eben mal zu üblich ist, ja, tut mir leid, aber es spielt keine Rolle. Pixel 2 gibt es in Just Black und Clearly White und es wird auch eine dritte Farbe geben, Kinda Blue, ja, also so eine Art Blau, ja. Und 64 GB, 128 GB, das habe ich alles schon letzte Woche gesagt, ja, die Preise stehen jetzt aber auch fest. 649 Dollar für das 64 GB Gerät und 128 GB schlagen damit 749 Euro zu Buche. Das ist also leicht, ganz, ganz leicht günstiger als die Vorgängermodelle. Das Pixel 2 XL, das dann eben von LG oder auf den Straßen von LG gebaut wird, kommt ebenfalls in zwei Farben, Just Black und ein Stormtrooper-ähnliches Design, Black and White. Das ist sehr interessant. Die obere, ich würde mal sagen, das obere Achtel, ja, oder vielleicht Sechstel vom Telefon ist schwarz hinten. Und der restliche Teil des Gerätes unten ist dann weiß. Ja, vorne, beziehungsweise der Rand ist ebenfalls weiß. Somit hat man eben ein sehr eigenwilliges Design, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wem das nicht gefällt, der kann sich einfach das Teil auch in pur schwarz holen. Warum das so ein Sechstel schwarz oben ist, weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung, weiß und schwarz wäre ja schon mal nicht schlecht gewesen, aber warum das weiß jetzt auch noch oben ein Teil schwarz beinhalten, das müsst ihr vielleicht die Designabteilung fragen, vielleicht hat es irgendwas, ich weiß nicht, ist ja momentan, denken ja alle bei Google nur an ein einziges Thema, ja, vielleicht ist dieses Black, ja, musste auf das Weiß kommen, schon hätte man ja ein weißes, also ein böses Pixel 2 gemacht, ne? Das geht natürlich nicht. Ja, muss noch schon schwarz dabei sein. Ne? Ja. Die Preise gibt es auch 64 GB und 128 GB. Ich meine, das hätte sich auch mal anders angehört. Ich glaube, da war doch ein 256 GB Gerät in der Ankündigung, meine ich doch, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Komisch, also das hier mal noch mit Vorbehalt sehen, ob das wirklich 64 und 128 sind und nicht etwa 128 und 256 GB. Ich meine mich nämlich noch gefreut zu haben, dass sie jetzt auch eine Alternative zum iPhone haben, weil das iPhone X kommt mit 256 GB auf Wunsch. Ja. Und damit wäre ich allein schon durch den verfügbaren Speicher dem Android-Gerät eben voraus. Ja. Und das wäre schon schade, wenn da Google jetzt den Anschluss verpassen würde, einen eigenen oder ein ebenbürtiger Konkurrent zu machen, denn der Speicher ist eben immer noch das Wichtigste an dem Teil. Vor allem, weil eben genau wie das iPhone, das Pixel XL 2 auch keinerlei Möglichkeit hat, den Speicher nachträglich zu erweitern. Ja. So, jedenfalls sollen die Preise bei 849 für die kleine Version beziehungsweise 949 für die etwas größere Version sein. Ja. Und damit sind wir zwar auch ein klein wenig unter dem, was das alte Pixel XL gekostet hat. Ja. Aber halt doch immer noch recht happig. Also die Rufe nach einem deutlich günstigeren Flaggschiff von Google sind dann nicht erhört worden. Aber ehrlich gesagt, das habe ich auch nicht erwartet, dass es so ist. Und von daher keinerlei Überraschung hiermit. Dann, gut, neues Daydream VR-Headset, das können wir uns schenken, ja, 99 Dollar kostet es, also ein bisschen teurer als alte, toll, gut, wunderbar, weiter geht's. Google Home Mini kommt. Ja, ihr habt richtig gehört, Google Home Mini, die Konkurrenz zum Echo Dot, kostet 49 Dollar, ja, und kommt in drei Farben, Kreide, Kohle und Koralle. Ja, das ist lustig. Und sieht aus, ja, wie so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher in Bonbonform. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Interessant ist, dass das Teil kein Wi-Fi hat. Das muss also angeschlossen werden an einen Router. Was ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm finde. Ja, dann klappt es vielleicht auch besser mit der Verbindung. Und ansonsten weiß ich noch nicht, wie da die Einschränkungen sind. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass vielleicht die die Deepfield-Spracherkennung nicht ganz so gut ist, weil eben etwas weniger Resonanzraum da vorhanden ist. Natürlich ist auch die Soundausgabe dann sehr stark eingeschränkt. Sofern, ich weiß es noch nicht genau hundertprozentig, ob da vielleicht ob da überhaupt ein Lautsprecher, ein kleiner, eingebaut ist. Ich gehe einfach mal davon aus, alles andere wäre ziemlich sinnlos, aber ich hoffe, dass man da auch noch einen vernünftigen Lautsprecher anschließen kann, weil man kann es auch schon sofort erahnen, dass mit diesem Mini-Dingelchen da nichts los ist zum Musik hören. Okay. Das finde ich ist eine Riesenüberraschung, meiner Meinung nach. Und das kam auch unerwartet. Aber es ist logisch auf jeden Fall. Denn da muss auf jeden Fall Google was gegen die Konkurrenz Echo Dot machen. Denn Leute, es geht halt mal über den Preis. So ist es. Und deswegen wird auch das Google Pixel 2 und Pixel 2 XL wird sich nicht als Massengerät durchsetzen. Das steht fest. Und ich glaube, das will Google auch nicht. Das weiß Google, dass sie das mit diesem Preis nicht machen können. Es ist wieder ein Gerät exklusiv, ja, für die Premium-Kunden von Google. Und die wollen dann nicht damit auf den Massenmarkt. Klar, es wird wieder Häme und Spott geben. Haha, wie viel Prozent Marktanteil hat das Pixel? Ja, so ist es halt, ne? Das Gute ist oft nicht so stark vertreten, ja. Wie viel Marktanteil oder wie viel Porsche fahren dann prozentual rum? Ja, jetzt kann man nicht sagen, dass Porsche Schrott ist, nur weil wenige Leute es kaufen und wenige Leute können sich das leisten, deswegen kaufen es wenige Leute. Und genauso sieht es dann auch mit dem Google Pixel aus. Ja, sorry, dass ich das so knallhart sagen muss. Aber nicht jeder hat halt ein Tausi, um auf den Tisch zu legen für ein Smartphone. Manche finden es auch richtig blöd und bekloppt. Ja, man muss auch sagen, das ist schon ziemlich grenzwertig, 1.000 Euro für ein Smartphone auszugeben. Das ist schon fast unmoralisch. Ja. Aber trotzdem, ja, ich habe es damals gemacht, habe es vom Mund abgespart, ja, sozusagen. Aber da muss ich sagen, da kam bei mir eben diese Fanader wieder raus. Ja, ich musste das Pixel haben, ganz klar. Aber eine logische Begründung konnte ich bis heute nie liefern, warum ich mir stattdessen nicht zum Beispiel das OnePlus 3T, war das, glaube ich, damals das aktuelle, gekauft habe. Ja, oder ein bisschen gewartet hat und das OnePlus 5, ne, genommen habe. Ja. Eine logische Begründung kann ich euch nicht liefern. Die wird es auch wahrscheinlich nicht geben. Und ähnlich wird es mit dem Pixel 2 aussehen. Nach allen meinen Informationen ist es kein Gerät, wo man sagen kann, das ist das Beste, was man unbedingt haben muss. Auf jeden Fall kostet es, was es wolle. Ja. Und deswegen wird sich das auch nicht auf der breiten Basis durchsetzen. Aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm. Das will Google auch gar nicht. Und die da so rumspotten, die können sich den Spott sonst wohin stecken. Die haben keinerlei Ahnung, für wen eigentlich dieses Google Pixel gemacht ist. Umso schlimmer ist es ja, um jetzt nochmal kurz auf Kritik zu kommen, obwohl, die hebe ich mal auf, ne? Für später nur so viel, umso schlimmer ist es ja, dass durch das Oreo-Update das Google Pixel alles andere als ein funktionierendes, gutes, konsistentes Gerät ist, so wie das Google versprochen hat, die Google Experience, ja, wo eben alles 100% aufeinander abstimmt. Das war mit der vorherigen Version so, ist aber nicht mehr mit Oreo gegeben, und zwar bei beiden nicht, komme ich später nochmal dazu. Jetzt noch, um fließend auf die News überzugehen, etwas, was auch recht neu ist, zumindest in der Art, hatte man das so nicht erwartet, und zwar, es gibt jetzt die dritte Generation Chromebook Pixel und das nennt sich jetzt Google Pixelbook. Ja, und das ist ein, so ein Convertible. Ja, das kann man sowohl als Tablet benutzen, als auch als Laptop mit Tastatur. Ja, also kann quasi das Display abnehmen und hat dann eben ein Tablet beziehungsweise umklappen. Ja, und hat dann eben ein normales Tablet und kann es aber eben, wie gesagt, auch mit der Tastatur benutzen. Es gibt drei Speicheroptionen hier, 128 GB, 256 GB und 512 GB, ja, was ziemlich viel ist, muss ich sagen, für ein Pixel. Gerät, das ja mit Chrome OS läuft. Ja, da ist es wirklich extrem viel. Ja. Und Silber wird die einzige Farbe sein. Aber Leute, haltet euch fest, die Preise. Also ich verstehe es nicht. Ja. Während ich ja beim Pixel verstehen kann, dass es ein Premium-Gerät sein soll, will man wirklich ein Chromebook Pixel als Premium-Gerät machen bei einem Marktanteil von, was sind, 1%, 2%? Da dann ein Premium-Gerät machen? Ich meine, das bei Android, ja, Google ein Premium-Gerät macht, ist logisch, wenn man einen Marktanteil von über 70% hat, teilweise sogar 80%, ja. Ja, was will man dann noch bringen? Will man dann einen super Billigheimer bringen, um mehr Kunden zu kriegen? Ja, man hat ja schon den Markt, man hat ja schon 70-80%, da brauchen wir doch nicht noch Kunden zu bekommen. Ja, aber mit dem Chromebook bei so einem verschwindend geringen Marktanteil, also ich würde mich wundern, wenn es 2% wären, ehrlich gesagt, ja, bestimmt weniger, habe jetzt keine aktuellen Zahlen vorliegen. Da muss ich mich fragen, wen sprechen die denn dann an? Ja, wenn die hier die Premium-Kunden damit ansprechen und niemand anderes kann damit angesprochen werden, dann ist das ein Riesenfehler, weil es gibt überhaupt gar keine Basis für diese Premium-Kunden. Ja. Wenn die da meinen, sie können Leute vom MacBook wegziehen mit einem Chrome OS-Laptop, dann muss ich sagen, da müsste sich erst Chrome OS auf breiter Basis durchgesetzt haben, ja, und mehr Lösungen für Probleme bereitstehen. Jedenfalls fängt es an bei 1.199 Euro für die 128 GB und endet bei 1.749, Entschuldigung, nicht Euro, sondern Dollar, aber das wird ja bei uns eher noch teurer werden dann, ja. 1.749 Dollar für die Version mit 512 GB. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, ja, also dead on arrival, würde ich mal sagen, ja, ich habe mich gefreut, ich habe gedacht, na gut, vielleicht ist das noch die letzte Bastion, die sich nehmen kann, um eben so ein etwas softerer Übergang zu haben, weicherer Übergang zum Umstieg auf, komplett Umstieg auf Smartphone und Tablet, ja. Weg von meinem alten Laptop jetzt, ne? Da wäre mir so ein Pixelbook ganz entgegengekommen. Aber zu dem Preis? Niemals! Niemals! Ich kriege einen super genialen Top-Notebook dafür, ja, mit zwei, na gut, sagen wir mal, 1 Terabyte ist auf jeden Fall drin und noch 256 GB SSD, ja, für etwa 499. Ich glaube, da gibt es sogar schon günstigeres. Und dazu, dann brauche ich dieses Teil nicht. Da läuft nämlich der Chrome-Browser auch drauf. Ja, ganz einfach. Ich weiß zwar schon, Chrome, ich habe es ja auch schon gesagt, na, für die Leute, die eben keinen Stress haben wollen, keinen Ärger haben wollen, ja, aber ich kenne mich halt genug aus, um eben nicht dafür dann hier 800 Euro mehr zu zahlen. Ja. Für schlechtere Leistung. Ja. Deswegen ist das Ding natürlich absolut, kann man vergessen. Also wenn man mit diesen Leistungsdaten, das neue als Convertible und so weiter, ganz ehrlich, 399 Euro für die kleinste Version, ja, 599 für die größte Version, wunderbar, hätte ich sofort gemacht. Aber das hier, das ist ein Hohn, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, wen die da ansprechen. Wie gesagt, die Premium-Kunden können es nicht sein, weil da ist ja gar kein Markt vorhanden. Ja? Also da muss ich sagen, das fühlt sich hier an, als ob das so als Penisersatz dient, so, um hier Apple dir zeigen zu wollen. Ja, wir haben auch Premium-Geräte, ja, hier, ne? So, ne? Da haben wir das super teure Wahnsinnsteil, dass man sich eigentlich nur dann kauft, wenn man in Geld schwimmt und nicht weiß, was man damit machen soll, ja, und dann seinen Leuten zeigt, hier, ja, guck mal, mein neues Notebook, ja, ja, das ist natürlich ein Pixelbook, der neue, ne, für zigtausend, ne, so, hier, ne, aber ansonsten gibt's da kein großer, Vorteil. Gut, am 4. Oktober wissen wir da mehr. Ich sage es diesmal gleich, es wird kein Livestream geben am 4. Oktober. Letztes Mal bei der letzten Google-Vorstellung war das meiner Meinung nach ein Desaster. Das Video kam dann sogar in ein Review rein, wurde dann also fremdfinanziert. Dann habe ich das angemahnt und habe gesagt, die Firma hat gar keinen Copywriter drauf. Dann wurde das auch tatsächlich wieder entfernt. Also das heißt, jetzt ist es wieder frei. Ja, aber das hat mehrere Wochen gedauert. Ich glaube, es hat 4 oder 5 Wochen gedauert. Da hat sich dann natürlich keiner mehr für dieses Video interessiert. Also ein riesengroßer Haufen Müll. Ja, und das nur, weil die in diesem auf dieser Präsentation irgendwas laufen lassen hatten da, ja, im Hintergrund an Musik oder sowas. Und auf so einen Mist habe ich keine Lust, wenn die Zensur schon so weit vorausgeschritten ist, dass man nichts mehr veröffentlichen kann, also Berichterstattung über so ein Feed, beziehungsweise den Feed dann eben mit verbreiten kann, wenn das eben nicht mehr die Möglichkeit hat, obwohl Google da nichts dagegen hatte, also das Copyright-Claim kam nicht von Google, sondern von irgendeiner anderen Firma von YouTube, auf YouTube, ja, dann kann man mich gern haben, ja, dafür opfere ich meine Zeit nicht, um danach festzustellen, dass irgendein anderer mit dem, wo ich ein paar Stunden rumgemacht habe und hier ein paar Stunden einen Haufen Arbeit hatte damit, ja, und Stress hier abgeliefert habe, ja, dass dann ein anderer sich daran bereichert, an dem Video, das ich dann gemacht habe. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Fuck YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen mittlerweile. Ne? Ja. Auf jeden Fall, deswegen gibt es keinen Livestream. Das werde ich dann ganz normal im Uncast behandeln. Ja, ich komme jetzt zu was anderem, und zwar eben zu dem erwähnten Problemen bei Oreo und dem Pixel. XL habe ich ja. Da gab es ja Probleme mit dem Gboard. Habe ich auch schon 2-mal gesprochen drüber. Muss jetzt nochmal kurz drüber sprechen, denn ich konnte das Problem auch eingrenzen. Oder was zumindest mal, was man grundsätzlich dagegen machen kann. Ich finde es allerdings eine riesen Sauerei, dass ich auf dem Gerät für über 1000 Euro und Original-Apps von Google sowas machen muss, damit die funktionieren. Ich muss jetzt nach jedem Booten, ja, in die App-Einstellung gehen, muss dort Force Close machen, also beenden, erzwingen, und den Cache-Speicher dort leeren. Dann funktioniert die Tastatur wieder richtig. Das heißt, dann funktioniert auch das Personal Dictionary. Das funktioniert nämlich bei jedem neuen Booten nicht mehr. Das heißt, wenn ich das Gerät ausschalte und wieder anschalte, muss ich das machen, in die App-Einstellung gehen, beenden, erzwingen und den Cache-Speicher leeren. Sonst funktioniert das Wörterbuch nicht mehr. Ein ganz klarer Bug. Ich weiß nicht, ob es am Oreo liegt oder am Gboard aufgefallen ist, mir es jedenfalls erst nach dem Oreo-Update, dass es nicht mehr funktioniert. Und die Meldung von letzte Woche, dass es nach einem Update von Gboard wieder funktionieren würde, ist falsch. Ich habe Fake News verbreitet. Oh, Rio verbreitet Fake News. Oh, verdammt. Ich bin bestimmt von Russen. Ja? Nasdrowje. Egal, auf jeden Fall. Das war deswegen so, weil ja beim Update, ja, das Gboard auch tatsächlich beendet wird. Also da wird das Beenden erzwungen, ja, und dann hat es auch funktioniert. Und das ist eben etwas, was aber dann nach dem nächsten Tag, nach dem neuen Booten, hat es eben nicht mehr funktioniert. Das ist eben das Problem. Also ziemlich, ziemlich blöd. Wie gesagt, so ein Gerät, so viel Kohle hingeblättert, und Google hat gesagt, das ist alles super konsistent, weil alles von einer Firma kommt, alles kommt von Google und alles funktioniert perfekt aufeinander abgestimmt. Das war am Anfang so und es ist immer schlimmer geworden. Nächster Punkt, Android Messages. Ich kann doch nicht mal mehr SMS verschicken, Leute. Leute, ich kann doch nicht mal mehr SMS richtig verschicken. Danke Google für das nette Oreo Update auf dem schönen Google Pixel XL, denn es hat alles am Arsch gemacht. Ja? Wenn ich Multipart SMS verschicke, das heißt, ich schreib einfach, ja, und dann wird das ja gesplittet in mehrere SMS. Was passiert? Die erste SMS ist nicht lesbar. Das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten in verschiedenen Netzen gehört. Die SMS verschwindet einfach beim Multipart. Und somit ist Android Messages unbrauchbar geworden unter Oreo. Kann ich nicht mehr nutzen. Kein Multipart-SMS-Support mehr. Jedenfalls kein stabiler mehr. Ja. Und das geht. Also ich hab drei Multipart-SMS zum Test auch verschickt und bei allen drei hat der Anfang gefehlt. Was soll ich jetzt damit noch machen? Zum Glück verschicke ich sehr, sehr wenig SMS. Zum Glück mache ich alles über Messenger. Aber ich habe so richtig Angst. Wie lange dauert es, bis Ello auch nicht mal richtig funktioniert, wenn es so weitergeht? Hab jetzt schon zum Glück schon den Line als Fallout, Line Messenger aus Fallout, Fallback, ja, Fallout auch vielleicht, als Fallback installiert und nutzt den auch schon, ist okay, ja, aber mir wird's Angst und Bange, wenn ich das so sehe. Also Google hat's nicht mehr unter Kontrolle, weder die Konsistenz von der Hard- und Software, noch bei neuen Programmen, noch bei ihrer Entschlossenheit auf Projekten. Es geht alles momentan durcheinander. Sie sollten vielleicht wirklich anfangen, sich weniger auf politischen Scheißdreck zu konzentrieren, ja, und andere Meinungen zu unterdrücken, stattdessen sich lieber mal wieder auf ihr Kernsystem, nämlich Technik, ja, zurückbesinnen, bevor hier alles den Bach runtergeht, ja. Die Gay Pride Aktion können die sich von mir aus sonst wohin stecken, interessiert mich nicht. Ich will funktionierende Geräte haben von Google. Ja? Und sonst nichts interessiert mich sonst nicht. Ja? Und wenn die das nicht machen, ja, dann gehen halt immer mehr Leute. Die Profis werden dann zuerst wahrscheinlich abspringen. Ja? Gehen halt immer mehr Leute zu Apple. Und da ist mir es dann auch egal, wenn die auch eine politische Agenda haben, ist mir es egal. Die halten es zumindest größtenteils aus der technischen Entwicklung raus. Ja, oder scheint bei denen jedenfalls nicht negativ abzufärben. Das iPhone X, muss ich sagen, ist nämlich schön. Ja, um es mal jetzt, oh Gott, shocking, ne? Rio hat es gesagt, das iPhone X gefällt mir sehr gut, ist wunderbar. Ja, natürlich viel zu teuer, aber das kennen wir ja schon von Apple, ne? Und das ist eine harte Konkurrenz. Es folgt sogar einem neuen Trend, eben dieses randlose Display, und zwar in einer Art, wo mir besonders gut gefällt. Aber so sieht's nun mal aus. Ja. Und ich weiß nicht, ob Google sich bewusst ist, dass es ziemlich gefährlich ist, das, was sie gerade machen, mit dieser Literlichkeit, ja, um das mal ein bisschen auch im Dialekt zu sagen, ja, Literlichkeit. Man ist also, man lässt hier alles schleifen, ja, und macht hier Sachen, ohne die Premium-Geräte zu kontrollieren, ob die auch hundertprozentig damit funktionieren. Wenn die das nicht mehr auf die Reihe kriegen, dass die Google-Apps auf Google-Geräten einwandfrei funktionieren, dann muss ich sagen, dann will ich erst gar nicht dran denken, was Fremdanbieter mit fremden Apps auf fremden Geräten alles anstellen. Das ist ja eine Katastrophe. Ja? Unfassbar. Ah. Tja, aber auch IKEA geht heute nicht ohne Kritik aus dem Netcast raus. Ja, IKEA Drahtfree soll die Google Assistant Unterstützung bekommen. Ende des Sommers, ja, jetzt haben wir Ende des Sommers. Und die Drahtfree App ist auch tatsächlich, hat ein Update bekommen und hat Unterstützung bekommen für Amazon Alexa und Apple HomeKit. Dreimal dürft ihr raten, wer noch keine Unterstützung bekommen hat. Genau, der Google Assistant. Google Home nicht unterstützt bis jetzt. Ja. Damit ist natürlich auch, werde ich langsam nervös, und ich finde das richtig schäbig von IKEA, dass die das meistgenutzte System an dritter Stelle machen. Okay, bei Amazon Alexa kann ich schon sagen, als Sprachsteuerung ist das vielleicht die Nummer 1, ja, aber vom System her, ne, wissen wir ja, Android. Aber nein, da wird es hinten angestellt. Sind die eigentlich noch zu retten? Die RGB-Lampe ist auch noch nicht erhältlich. Die soll jetzt aber auch kommen demnächst. Ja, was halt demnächst ist bei IKEA. Ja? Und ich hoffe, dass dann wenigstens auch im gleichen Zug eben die, die Unterstützung für Google Assistant hinzugefügt wird. Ich bin jetzt ja ziemlich sauer deswegen. Ich bin auf das Drahtfree-System gestiegen, weil es offiziell von offizieller Stelle bei IKEA geheißen hat, dass die Google Home Assistant Unterstützung Ende des Sommers kommen wird. Ja, und bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Stattdessen hat man das Amazon Alexa und das kaum benutzte Apple HomeKit ausgeliefert und deswegen ist es einfach eine große Schande. Und jetzt sitze ich hier mit meinen Haufen Lampen, ja, und ja, frag mich, Mensch, warum habe ich denn nicht Philips Hue genommen? Ja, dann wird alles schon lange, lange funktionieren. Naja, aber seht ihr, das ist auch manchmal ein Grund. Man soll eben manchmal nicht wegen 10 Euro sparen, ja, ein System nehmen, das zwar vielleicht von der Firma her heißt, ja, das kommt, aber eben noch nicht da ist. Ja. Das war es zu wenig. Diese 10, 15, 20 Euro, ich meine, ich habe ja keine RGB-Lampen und wenn ich mir die Sets angucke, was das kostet, eine Bridge mit zwei Weißlichtlampen, ja, und schau mir an, was das Set kostet, IKEA Drahtfree mit zwei Weißlichtlampen und Bridge, ja, dann muss ich sagen, macht das nicht mehr viel. Ich glaube, das sind dann noch nicht mehr 20 Euro. Und da habe ich natürlich gewaltig in die Nesseln gelangt. Von daher kann ich entgegen meiner vorherigen Empfehlung IKEA Drahtfree nicht mehr empfehlen. Wenn ihr also daran interessiert seid, dann solltet ihr das System, holt euch lieber das Philips Hue. Das funktioniert schon mit Alexa und auch mit Google Home Assistant. Ja, jetzt, heute, sofort könnt ihr in den Markt gehen, könnt ihr euch das kaufen. Installieren und es funktioniert sofort mit eurem Google Home oder mit eurem Handy. Per Sprachsteuerung. So ist es. Und wie gesagt, das war ein grober Fehler von mir. Wird mir eine Lehre sein in Zukunft. Auch bei IKEA nicht mehr auf große Werbeversprechen da reinzufallen. Und dass man eben als Kunde bei einem System, das weit über 70% Marktanteil hat, dass man da noch auf den dritten Platz verwiesen wird, das ist schon eine Frechheit, muss ich sagen, eine echte Frechheit. Und ich werde mich auch noch informieren, ob diese Klausel, die es da mal gab, unbegrenzte Rückgabe bei IKEA noch funktioniert. Und dann bringe ich den ganzen Schrott zu IKEA zurück. So, Google Home ist erweiterbar, um ohne Steckdose den Dienst zu tun. Ganz genau, ein Fremdanbieter hat jetzt eine Erweiterung für das Google Home auf den Markt gebracht. In den USA allerdings, ich hoffe, dass es auch bald nach Deutschland kommt. The Loft Battery nennt sich das. Und das wird unten an das Google Home angesteckt, weil tatsächlich hat da ja das Google Home auch den Anschluss für das Netzteil unten am Gerät. Und damit ist es natürlich perfekt geeignet, um einfach ein Untersetzer, ja, also das integriert sich nahtlos, das sieht aus, als ob es schon immer dazugehört, ja, gehört hat, einfach eine Batterie mit Ladeanzeige unten angesteckt und als neuer Standfuß quasi benutzt. Ja. Damit ist das Google Home dann unabhängig. Für 6 Stunden kann man das benutzen, ohne dass es an den Strom angeschlossen wird. Natürlich kann man das Teil dann auch wieder nachladen und eben bei Bedarf auch irgendwo hinstellen, wo eben Stromanschluss ist und dann wird es ja aufgeladen und von daher ist man dann einfach ein bisschen flexibler. Man kann das Teil mitnehmen in einen anderen Raum, ja, oder eben dann fest anschließen, wo es eben zum Beispiel dann normal steht. Ja. Also für jemanden, der jetzt nicht so eine große Wohnung hat und das vielleicht nur mal mit rübernehmen will, in einem anderen Zimmer, um dort Musik zu hören oder so, ja, ist es dann ideal, finde ich. Wenn man eine größere Wohnung hat oder ein Haus, da ist natürlich schon schön, wenn man mehrere Google Home hat, die dann übrigens auch als Multilautsprecher funktionieren können. Übrigens habe ich auch, glaube ich, gesagt, funktioniert auch zusammen mit anderen Chrome Cast-Lautsprechern oder dem Chromecast Audio. Damit kann man dann ein schönes Multi-Lautsprechersystem aufbauen, sodass die Musik in verschiedenen Räumen gleichzeitig abgespielt wird. So. So viel also dazu. Und ja, apropos Google Assistant. Heute geht ja alles irgendwie um Google Assistant. Es sind neue Funktionen beim Google Assistant im Anmarsch. Ja, und zwar geht es da hauptsächlich um den Google Assistant im Smartphone. Da kommen auch wieder ein paar Funktionen, die bei Google Home schon integriert sind. Beispielsweise, Entschuldigung, um sich so Ambient, ich sag immer Soundscapes dazu anzuhören, ja, um zum Beispiel einzuschlafen. Also zum Beispiel Meditation, Natur, Ozean, Schlafen und Thunderstorm, also Gewitter, ja. Da wurde ich auch schon mal darauf hingewiesen, dass es funktioniert und tatsächlich, das klappt auch, habe ich probiert, wunderbar, gefällt mir sehr gut. Gibt nichts Besseres zum Beruhigen, nützt aber auch nichts, wenn die Nachbarn wieder furchtbare Drecksmusik laufen lassen, ja, so laut, dann nützen die Gewittergeräusche auch nichts mehr, ja, oder die Ozeangeräusche. Wenn da Affenlaute drin vorkommen, kommt das nicht so cool. Aber auf jeden Fall ist es schön, dass man das dann auch vom Smartphone aus nutzen kann. Da würde es nämlich schon eher mitbringen, kann man ja Kopfhörer benutzen dann vom Smartphone, ja. Und dann funktioniert es auch wieder, ne. Also sehr schön finde ich, dass das dann dort auch geht. Hat mich verwundert, ehrlich gesagt, ich habe es auf dem Phone gar nicht mehr so also geprüft, ja, weil ich nutze ehrlich gesagt den Assistant auf dem Phone, seit ich das Google Home habe, fast gar nicht mehr, weil ich habe ihn auch nur daheim genutzt, weil in der Stadt rumrennen und hier den Google Assistant lauthals was fragen, vor allem, weil das Handy ja sowieso einen fast nie versteht, gescheit, ja, wenn Außengeräusche sind, ist wieder was anderes, ne? Aber deswegen ist der Google Assistant momentan im Pixel recht wenig in Gebrauch, höchstens noch mal im Auto, aber das war es dann auch. Und Google Home sehr stark, deswegen ist mir das nicht aufgefallen, dass da also wesentliche Funktionen fehlen beim Google Assistant im Pixel oder auf dem Smartphone allgemein, und Google Home hat die drin. Was auch noch interessant ist, hab ich allerdings noch nicht so viele Informationen dazu. Neue Hot Words verfügbar sind. Ja, dass man also das hat man in der Beta-Version gesehen im Code, ja, dass da möglicherweise es bald Funktionen gibt, dass man dann nicht nur, ihr könnt schon, ich will das nicht sagen, sondern geht euer Smartphone da an, sondern vielleicht irgendwas anderes, ja, das wäre gar nicht so schlecht, dann könnte man nämlich auch das Gerät so trimmen, dass man eben nicht unbedingt nur mit diesem Wort aufgeweckt wird, kann man weniger Schindluder treiben. Dann kann man vielleicht sagen, okay, Overlord oder sowas. Ja. Und dann meldet sich das Teil eben auch. Ja, ein paar kleine Sachen sind auch noch entdeckt worden, was da möglicherweise ist. Besonders interessant finde ich, dass es wohl auch verschiedene Stimmen zur Auswahl gibt. Ja. In Zukunft, das finde ich auch nicht schlecht und auch überfällig. Vielleicht kann man dann mal wenigstens eine konsistente Stimme haben, denn es gibt hier auf dem Pixel jetzt eigentlich drei Stimmen. Ja. Einmal die von Google Assistant, einmal die von der Maps-Navigation. Dort drin sind aber auch schon mal noch zwei Stimmen. Manchmal, wenn es nämlich offline ist, gibt es eine andere Stimme. Und das ist dann nämlich auch die Stimme, die hardwaremäßig im Gerät quasi drin ist, also dieses TTS-Voice. Ja? Und die unterscheiden sich schon merklich. Das heißt, dass man da, das nervt mich sehr bei Navigation im Auto, dass man dann auf einmal die Stimme was sagen hört und dann auf einmal, ja, weil gerade in der Sekunde nicht perfekter Empfang ist, wird die Stimme vom Handy gewählt und dann hört sich das komplett anders. Dann hat man zwei Stimmen, ja, die eben einem navigieren. Das finde ich richtig nervig. Und dann eben noch habt ihr das schon mal gemacht, macht mal einen Reminder mit dem Google Assistant. Ja. Ich weiß nicht, stell's auf Englisch, weil ich hab's nur auf Englisch stehen, deswegen weiß ich nicht, wie das in Deutsch ist. Und dann macht ihr, Google, und set a reminder for 2 o'clock, ja, und dann fragt er nochmal nach, für was, ja, macht alles durch, und dann, wenn ihr das bestätigt, dann sagt eine andere Stimme, reminder saved. Das ist total nervig, das ist inkonsistent. Ja, ich weiß, das sind Kleinigkeiten, aber es ist inkonsistent, das nervt, und es nimmt auch einem das Gefühl, dass da ein Assistent da drin ist. Also ich weiß nicht, wenn mein Assistent da auf einmal so eine gespaltene Persönlichkeit hätte und verschiedenen Sprachen reden würden, dann könnte er sich einen neuen Job suchen, ja. Wie gut, dass ich keinen Assistent brauche, schon. Ich glaube, die Entlassungsquote bei mir wäre recht groß. Ne? Ja. Gut, so viel also noch dazu zum Assistant. Und ich habe noch was zum Nokia 9. Ja, ihr habt richtig gehört, Nokia 9. Das sind jetzt erste Renderings aufgetaucht. Ja, also Bilder, die eben vorberechnet sind, also nicht real sind. Vielleicht sollte ich mir mal wieder angewöhnen, weniger englische Worte reinzubringen. Ja, das ist ja jetzt gerade wieder in oder so. Ne? Weniger Englisch. Ja. Die Briten gehen ja auch aus der EU raus. Nein, jetzt fange ich wieder mit Politik an. Ne? Also Englisch in der EU geht eigentlich gar nicht mehr. Ja, wieso? Wenn, dann Französisch. Das ist dann die meistgenutzte Sprache, glaube ich. Vielleicht auch Deutsch, ich weiß nicht genau. Also Deutsch oder Französisch ist die meistgenutzte Sprache in der EU, wenn die Engländer weg sind. So, gut. Warum soll ich dann noch Englisch sprechen? Keine Ahnung, weiß nicht. Französisch gefällt mir eh besser. Das ist eine schöne Sprache. Das ist, hört sich an nach Liebe. Ja, ah. Und nicht nach Kaugummi kauen. Also wie auch immer, Nokia 9, ja, sieht schön aus. So, jetzt kann man sagen, ja klar, sieht schön aus, ne, was der Riebe so halt schön empfindet. Aber AMOLED-Screen, ja, 3D-Glas, sieht aus wie ein Samsung Galaxy S7. Eigentlich genau wie ein Samsung Galaxy S7, ohne die Tasten unten. Ja, was soll ich sagen? Ist ja, so schlecht ist es nicht. Also sieht schon schön aus. Ehrlich. Hat aber einen Vorteil gegenüber dem S7. Es hat nämlich ein richtiges, fast unverändertes Android drauf. Ja? Also fast oder quasi Stock Android-Handy. Und hat eine schöne Zeiss-Kamera mit Dual-Lens. Ebenfalls ein Fingerprint-Sensor drin. Das Ganze soll auch einen Snapdragon 835-Prozessor haben. Außer jetzt die Veröffentlichung vom Nokia 9 würde so weit nach hinten verlegt werden, dass vielleicht auch ein Snapdragon 845 drin wäre. Ja, aber das wird sich dann zeigen. Und damit wisst ihr auch, ja, das Gerät wird noch eine Zeit lang dauern, bis man es kaufen kann. Aber wie gesagt, die ersten Daten sind durchgerutscht. 6 GB oder 8 GB Hauptspeicher, Ausrufezeichen, stehen zur Auswahl. Vernünftige Sache von Nokia. Und es zeigt auch, dass das Nokia 9, so wie es die Nummer dann auch suggeriert, das Flaggschiff sein wird, das Top-Handy von Nokia. Und das hört sich dann auch schon sehr verlockend an, vor allem wenn die Preise so gut in Relation stehen wie die anderen. Das sind ja wirkliche Preiskracher. Ja, ich war gar nicht drauf zu spekulieren, wie denn da Preis vom Nokia 9 aussehen könnte. Aber wenn die das so fortführen wie bis eben zur Nokia 8-Reihe, dann muss es der absolute Hammerpreis werden. Das wäre natürlich schön. Und vielleicht ist das der Beginn eines neuen Aufschwungs bei Nokia, um wieder auf dem Massenmarkt Fuß zu fassen. Ganz so schlimm finde ich es nicht. Auch wenn dieses Nokia ja, nicht mehr wirklich das Nokia ist, das ihr von früher kennt mit den Smartphones, also mit den normalen Telefonen. Aber darauf kommt es ehrlich gesagt nicht an. Ich finde es schön, dass die hier wieder alles probieren, nach dem Desaster, was diese mit Microsoft eben da abgeliefert wurde. Und ja, sind wir mal guter Dinge, dass da Nokia vielleicht wieder ein bisschen Fuß fasst. Kleine Verbesserung an Gmail gibt es noch. Eigentlich Sachen, wo man gedacht hat, das, ja, wie hat das noch nie vorher funktioniert? Ehrlich gesagt, bei mir hat es vorher schon längst funktioniert, weil ich Inbox benutze und nicht Gmail. Ja, auch wenn es von Google ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Diese gespaltenen Persönlichkeiten oder gespaltenen Teams bei Google, ja, dann gibt es halt Gmail und Inbox, ne? Auf jeden Fall bei Inbox wurde auch eins verbessert, auch Adressen sind jetzt antibar, vorher waren eben nur E-Mail-Adressen und so weiter und Telefonnummern, jetzt sind E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Web-Adressen und auch normale Adressen eben anklickbar, ja? Die werden dann in Google Maps geöffnet, und Telefonnummern eben dann klar in der Phone-App, so dass man eben jetzt hier auch das bei Gmail hat. Und ja, eigentlich ist das eine Funktion, die sollte doch eigentlich schon immer zur Verfügung gestanden haben, aber okay, gut. Ja, jetzt steht es zur Verfügung, weil jetzt kann man nicht mehr sagen, was, das gibt es nicht mehr, doch jetzt gibt es das. Ne? Ist gut, wenn eine Funktion nachgerüstet wird, wo man vorher gedacht hat, ja, die ist ja integriert, das geht, ja, und dann wird es nachgerüstet und jetzt geht es dann tatsächlich, dann weiß man auch eins, man hat es nie gebraucht. Go Keyboard soll die Nutzer ausspionieren. Das Go Keyboard ist eins der beliebtesten Third-Party-Keyboards, also Tastaturen für Android, und da haben jetzt sogenannte Sicherheitsforscher, ja, deswegen auch gleich mal mit ein bisschen Vorbehalt, ne, haben jetzt herausgefunden, dass was Unglaubliches passiert. Unglaublich, ja. Diese App hat Zugriff auf Kontaktdaten, Logdateien und Telefonanrufe. Und es wird nach Edgar zufolge tatsächlich Nutzerdaten, ja, wie die Mailadresse des Google-Accounts, die IMSI-Nummer und den Standort, Schwindel, Schwindel, ja, an die Server der App-Entwickler weitergegeben. Also bis auf Standort, doch, Standort braucht die Tastatur auch, denn was hat heute eine vernünftige Tastatur integriert? Natürlich Zugriff auf die Kontakte, ja, damit auch die Namen aus den Kontakten gelernt werden, ja, weil wenn da nämlich einer Rio heißt, ja, und das nicht im Wörterbuch korrekt eingetragen ist, ja, dann kommt da nur Roy raus jedes Mal, wenn ihr das eintippt, ne, und tut mir leid, ich bin Streupleck, ja. Die Mailadresse, ja, ist eine Google-App, also ist eine App, die auf dem Google-Smartphone funktioniert und ins System integriert ist. Sollte eigentlich nicht verwunderlich sein, dass die auch an die Mailadresse rankommt. Jedes Spiel mit Google Play-Unterstützung hat die Mailadresse, ja. Und noch ein bisschen was mehr. Den Standort, klar, das ist halt deswegen so, ne, dass man eben auch sagen kann, per Tastendruck, ja, meinen Standort übermitteln, zack. Ne? Und die IMSI-Nummer, ich weiß nicht, was diese Sicherheitsforscher da geschrieben haben, aber so wie fast alle Apps Zugriff auf die IMSI-Nummer haben können, ne? Zum Beispiel wegen Kopierschutzgründen oder Ähnliches, ja, oder Identifikation, ja. Ich sag nur Unique ID, aber okay, gut, alles klar. Kein Problem, ja, also es ist Chaos. Nur, es ist natürlich trotzdem, bei Keyboards muss man aufpassen. Ja, die kommen an alle Daten ran, auch an Passwörter und so weiter, alles, was man eintippt. Deswegen muss man natürlich aufpassen, denn eines ist fraglich, also ich stelle jetzt mal die Seriosität dieser Sicherheitsforscher, die das hier verbreitet haben, stelle ich mal sehr in Frage, aber wenn es stimmt, dass Go-Keyboard-Code unbemerkt im Hintergrund von Servern herunterladen und installieren kann, dann ist das eine Sicherheitslücke, denn das könnte nicht nur von der Firma genutzt werden, sondern unter Umständen auch ausgenutzt werden als Schwachstelle, um ins System einzudringen. Und deswegen wäre das natürlich eine fatale Geschichte, wenn das möglich wäre. Nicht nur, dass Adware dann auf den Geräten landen könnte, sondern dass man eben da auch eventuell das System kompromittieren könnte. Ja. Laut diesen Sicherheitsforschern verstößt das gegen die Richtlinien von Google Play. Google hat noch kein Statement abgegeben, die App-Entwickler auch noch nicht. Werden wir mal sehen, was da passiert. Wenn das gegen die Richtlinien verstößt, wird das wohl von Google entfernt aus dem Play Store erstmal. Muss man da einfach mal jetzt das im Auge behalten und dann werden wir sehen, was dann letztendlich noch von diesem Vorwurf übrig bleibt. Vorsichtig bin ich da, weil diese sogenannten Sicherheitsforscher, was die schon alles an Weltuntergangsszenarien durch angeblichen Android-Sicherheitslücken aufgedeckt haben. Ja, das ist lustig. Momentan kann man das sehr schön nutzen, solche Berichte, also wenn man was zum Lachen haben will, ne? So, frag mich immer, welche Firma die bezahlt, um so einen Mist zu sagen. Aber wie gesagt, beim Keyboard muss man besonders aufpassen, weil das also schlimmere oder eine prekärere Stelle als das Keyboard gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Alles, was sie eingeben, Passwörter, Namen, alles wird durchs Keyboard laufen. Und wenn das unseriös ist, dann habt ihr wirklich gelitten. Dann hilft euch niemand mehr. So ist es. Gut, schnell zur Community. Da ging es um NFC bezahlen und Apple Pay. Letztens habe ich ja da was gesagt, und zwar, dass es bei Apple schon funktioniert. Also ich sag mal so, es funktioniert. Also man kann es tun bereits jetzt. Ja, nur offiziell, der große Launch steht noch bevor. Ja, geht also jetzt noch nicht so. Ja. Der Falk hat mich darauf hingewiesen, Apple Pay in Deutschland kann ich auch mit US 11 nicht bestätigen, da ruht still der See. Wie gesagt, kommt übrigens auch mehr auf das Smartphone an, also auf das iPhone, das man dann hat, nicht auf das auf die iOS-Nummer unbedingt, denn Voraussetzung ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein NFC-Chip, ganz klar, ja. Und muss das entsprechend auch von Apple dann eben freigegeben werden. Als Antwort dann eben, wie gesagt, es funktioniert, aber der große Launch steht noch bevor. Schreibt der Falk dann auch, ja, wie erwartet. Solche Artikel sieht man ja vor jeder Apple Keynote. Und diesmal war man sich ja auch total sicher, dass zur iPhone Keynote Apple Pay in Deutschland ausgerollt wird. Aber mal wieder nichts. Und dort, wo es in Europa Apple Pay bereits gibt, zum Beispiel Schweiz, unterstützen nur ein paar Prepaid-Karten, Kreditkartenanbieter Apple Pay. Nach wie vor scheitern Apple, Google und Samsung besonders an der deutschen Bankenlobby. Damit kann ich natürlich nur zustimmen. Apple hat da eben am meisten Druck ausgeübt. Deswegen ist es eigentlich kurz vorm Start sozusagen, während bei Android noch nicht mal was angekündigt ist, gar nichts. Und das ist schon ziemlich heftig. Also klar, hat Apple vielleicht ein bisschen mehr Druck hinten dran, die dann eben auch auf die Banken ausgeübt werden können, aber es ist natürlich schon ein Trauerspiel. Ja. Ausgerollt wird übrigens außer Teig oder Teppiche nichts, höchstens ausgeliefert. Entschuldigung, das muss es sein. Ich hasse diesen Ausdruck, ausgerollt. Wenn englische Begriffe wieder ins Deutsche übersetzt werden, kann nichts dabei rauskommen. Ja? Wie sagt das eigentlich ein Franzose? Das würde mich mal interessieren. Ne? Französisch. Ja, vielleicht mal. Statt Anglizismen könnte man französische Wörter benutzen. Ja? Das wäre nochmal so. Aber ich bleibe vielleicht bei japanischen Wörtern. Ja? Das hört sich dann besonders gut an. Ja? Das Mädel ist aber kawaii. Ja? Das hört sich besser an. Gut. Auf jeden Fall danke für diese Info, dass es da doch noch Probleme gibt bei Apple und inoffiziell zwar möglich, aber offiziell immer noch nicht wirklich verfügbar. Also da muss man natürlich schon sagen, armes Deutschland. App der Woche. Concrete Jungle. Ein Puzzlespiel der anderen Art. Nein, es ist kein 3-Same-Matching-Game. Ja, so, jetzt haben wir wieder das Englische. Ne? Free Same Matching Game. Was können wir das? Dreimal gleich Vergleichsspiel. Seht ihr mal, wie bescheuert solche Ausdrücke sind, wenn man sie dann wirklich aufdeckt, was sie wirklich bedeuten. Free Same Matching Games. Ja? Hört sich nur deswegen gut an, weil wir es nicht richtig verstehen. Concrete Jungle jedenfalls ist keines dieser Vertreter, sondern es ist eine Mischung zwischen Puzzle und Aufbausimulation und SimCity vielleicht noch. Naja, ganz entfernt SimCity. Ja. Sieht aber so aus. Also man hat die Möglichkeit zum Beispiel bestimmte Gebäude abzulegen irgendwo und ringsherum werden dann entweder dem umliegenden Feld Punkte hinzugegeben und Punkte abgezogen, je nachdem. Ja. Und diesen Pluspunkten könnt ihr Wohnungsgebäude zum Beispiel platzieren, dann zählen diese Punkte. Für jede Reihe muss man eine bestimmte Anzahl von Punkten erreichen, damit die Reihe entfernt wird, und zwar nacheinander. Ja. Sonst kriegt ihr ein Leben abgezogen. Wenn ihr das also nicht schafft am Ende. Ja. So einfach sich das anhört, so schwierig ist es dann auch in weiteren Levels, wo immer mehr verschiedene Gebäudestrukturen dann kommen. Dann gibt es auch noch Gebäude, die man halt unterbringen muss irgendwie. Ja, zum Beispiel Firmen, wo ringsrum alles abgewertet wird. Ist ja klar, wer will schon in einer Stinkfirma wohnen? Ne? Gleichzeitig hat man dann auch relativ wenige Sachen, wo alles aufgewertet wird. Meistens wird zwar Felder aufgewertet, aber auch woanders dann abgewertet. Da muss man dann genau strategisch planen, wo man welches Gebäude ablegt, damit man am Schluss die Vorgabe von Punkten, die man für diese Reihe braucht, eben erfüllen kann. So, jetzt hört es schon etwas komplizierter an. Und es ist tatsächlich etwas komplizierter. 200 verschiedene Karten mit Gebäuden etc. sind da verfügbar. Das Spiel an sich ist relativ schön aufgebaut. Die Grafik ist zwar sehr spartanisch gehalten, muss aber auch nicht mehr sein bei so einer Art von, Spiel. Die Soundausgabe ist schön, man hat also eine echte Sprachausgabe und so weiter, ganz schön gemacht. Die Schwierigkeitsstufen sind am Anfang sehr niedrig, aber werden sehr schnell sehr hoch, so wie es bei einem guten Spiel eben auch sein soll, weil wenn es gleich am Anfang zu schwierig ist, verlieren die meisten Leute eben die Lust darauf. Und so wird man halt langsam erst rangeführt und dann wird es auch richtig haarig. Und man muss da eben wirklich auf der Hut sein. Empfohlen wird für dieses Spiel ein Tablet oder ein besonders großer Screen am Smartphone. Das hat eben den Hintergrund, weil es tatsächlich einfach von der Art vom Spiel her nicht mit den ganz kleinen Displays groß zu machen ist, vernünftig zu nutzen ist. Muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Dafür hat man dann, wenn man ein großes Display hat, auch eine schöne übersichtliche Struktur. Und die, liebe Leute, die braucht man auf jeden Fall bei dem Spiel. Sonst werdet ihr mit wehenden Fahnen untergehen. Das kann ich euch versprechen. Es wird ruckzuck knalleng bei diesem Spiel mit. Also damit die Ziele da zu erreichen, die eben vorgegeben sind. Ein super schönes Tutorial, erklärt euch alles viel, viel besser, als ich es jetzt gemacht habe. Und das wird auch automatisch durchgespielt. Und dann habt ihr so einen Überblick, was auf euch da zukommt. Also auf jeden Fall Concrete Jungle für 5,49 Euro, ja, ist nicht ganz billig, muss ich sagen, für so eine Art von Spiel. Deswegen guckt euch an, Videos vorhanden, ja, also auf der Seite des Anbieters, ja. Ich muss sagen, es ist schon okay. Also ich würde es auch für 5,49 Euro holen, ja. Aber ist mir schon klar, dass es nicht ein Spiel für alle ist, ja. Und nochmal, es ist, auch wenn es so aussieht, es ist nicht eine SimCity-Geschichte oder sowas, ja. Sondern eher Richtung Puzzle-Game, Lösungen für die Anordnung, so wie man es vielleicht von einem Brettspiel gewohnt ist. Ja, Brettspiel ist vielleicht da noch eher ein Vergleich. Ja, genau. Gut, also im Play Store Concrete Jungle, also der Asphaltdschungel, ja, für 5,49 Euro. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt dieses große Maß an Sarkasmus und Ironie heute verkraften können gut. Ja. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube. Ja, genau, bei YouTube. Da ist die Community. Ich werde es vielleicht irgendwann nochmal bereuen. Dort könnt ihr dann zum Video oder im Diskussionsforum, das ihr auf dem Kanal auf YouTube finden könnt. The Netcast heißt der Kanal. Dort könnt ihr dann euren Kommentar abgeben dazu. Da freue ich mich immer darüber. Und die Links und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr bei irgendjemand anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!